Kapitel 3 Die Froschs. Die Gruppe heißt The Froschs und probt 3 bis 4 Mal in der Woche. 2 Mal abends, dann am Samstagnachmittag und manchmal auch Sonntagmorgens. Michael kommt immer als Erster. Sie proben schon seit 1 Monat zusammen, aber er steht immer noch 10 Minuten zu früh vor der Kellertür. Doch heute steht er nicht allein da. Auch Julia, die Sängerin, ist früher gekommen. Zum ersten Mal ist Michael mit ihr allein. Wie oft hat er sich das gewünscht? Er findet Julia schön, wunderschön oder besser. Noch nie hat er ein schöneres Mädchen gesehen. Sie ist nicht sehr groß, ein paar Zentimeter kleiner als Michael. Sie ist schwarzhaarig und hat grüne Augen. Am schönsten ist sie, wenn sie lacht. Jetzt steht er allein mit ihr vor der Tür und weiß nicht, was er sagen soll. Zum Glück hat sie viel zu erzählen. Sie ist heute früher da, denn nachmittags war sie in der Schule geblieben. Weißt du, wir haben da so ein Projekt für den Deutschkurs über Goethe und die Romantik. Ach so, antwortet Michael. Goethe? Das war doch... und die Romantik? Er weiß es nicht und fühlt sich dumm. Dumm und unwissend. In welche Schule gehst du denn? Fragt Julia ihn jetzt. Ach, die kennst du nicht. Da, bei uns in Neukölln, antwortet Michael. Er kann ihr doch nicht sagen, dass er die Berufsschule besucht. Julia geht auf die askanische Oberschule. Und du? Du singst sehr gut, antwortet Michael und wird rot. Es ist die Wahrheit. Sie freut sich über das Kompliment. Danke, sagt sie. Ich habe auch viele Privatstunden genommen. Aber am meisten habe ich hier in der Band gelernt. In einer Band singen ist das Beste, erklärt sie. Für mich auch, antwortet Michael. Mein Leben hat sich in diesem Monat total geändert. Zum ersten Mal bin ich wirklich bei der Sache, mit Leidenschaft. In diesem Moment kommt Matthias. Hallo, sagt er und gibt Julia einen Kuss. Julia ist seine Freundin. Sie sind schon lange zusammen und gehen auf dieselbe Schule. Frau meines Lebens, nennt Matthias sie oft. Er sagt auch, dass sie sich nach dem Abitur zusammen eine Wohnung suchen wollen. Julia sagt nichts dazu. Vielleicht ist sie doch nicht so verliebt in Matthias, denkt Michael dann. Endlich kommt Patrick. Er hat die Schlüssel zum Keller. Er macht auf und sagt: Leute, interessante Neuigkeiten. Im September geben sie ein großes Open-Air-Konzert in der Hasenheide. Rock im Herbst. Und? Matthias versteht Patricks Enthusiasmus nicht. Na klar, Rock im Herbst, sagt Julia da. Da spielen 2 oder 3 bekannte Gruppen. Und dann dürfen auch unbekannte Bands auftreten. Eine Publikumsjury prämiert die besten 3. Wisst ihr das nicht mehr? Letztes Jahr haben die Pöbels gewonnen und Frau Hempel. Die kennt jetzt jeder. Ja, und? Matthias und Michael verstehen noch immer nicht. Und wir spielen da, erklärt ihnen Patrick. Hier habe ich das Anmeldeformular. Meinst du das ernst? Fragt Julia. Na klar. Na klar, rufen Matthias und Michael. Wir treten da auf. Und gewinnen, sagt Patrick. Aber erst? Erst müssen wir noch sehr viel proben. Jeden Tag, auch in den Ferien. Wir haben nur noch 4 Monate Zeit. Und ein paar eigene Lieder brauchen wir auch. Den ganzen Sommer proben? Fragt Julia. Eine Woche dürfen wir doch wohl auch wegfahren, oder? Klar. Eine Woche geht und tut uns sicher gut. Aber der Rest ist harte Arbeit, antwortet Patrick. Und welche Stücke sollen wir spielen? Fragt Michael. Wir haben doch schon ein paar Mal Sachen gespielt, die Matthias geschrieben hat, sagt Patrick. Texte haben wir noch nicht. Er sieht Julia an. Ich versuch's, sagt sie. Matthias, du gibst mir am besten die Noten. Ich hab da schon so eine Idee. Julia schreibt sehr gut. Sie hat einmal einen Preis gewonnen. Poesie der Liebe oder so, erklärt Matthias den anderen. Patrick lacht. Doch eine Woche später sind die ersten drei Lieder fertig. Eins gefällt ihnen am besten. So cool. Mit dem gewinnen wir. So cool. Und jetzt Probe.